Das Irrlicht ließ sich auf dem freien Platz nieder. »Mein Heimatland liegt ziemlich weit von hier. Ich weiß nicht, ob einer der Anwesenden es kennt. Es heißt das Modermoor.« seufzte der Nachtalb entzückt. »Eine wunderschöne Gegend.« »Ja, nicht wahr?« Das Irrlicht lächelte schwach und fuhr dann stockend fort. »Bei uns ist etwas geschehen, etwas Unbegreifliches. Das heißt, es geschieht eigentlich immer noch. Es ist schwer zu beschreiben. Es begann damit, dass... Also im Osten unseres Landes gibt es einen See. Oder vielmehr, es gab ihn. Er hieß Brodelbrü. Und es begann damit, dass der See eines Tages nicht mehr da war. Einfach weg. Versteht ihr?« »Wollen Sie sagen,« erkundigte sich Ück-Ück, »er sei ausgetrocknet?« »Nein, dann wäre eben dort jetzt ein ausgetrockneter See, aber das ist nicht der Fall. Dort, wo der See war, ist jetzt gar nichts mehr. Einfach gar nichts. Versteht ihr?« »Ein Loch,« grunzte der Felsenbeißer. »Nein, auch kein Loch. Ein Loch ist ja irgendetwas, aber dort ist nichts.« Die drei anderen Boten wechselten Blicke miteinander. »Wie sieht denn das aus, dieses Nichts?« fragte der Nachtalb. »Das ist es ja gerade, was so schwer zu beschreiben ist. Es sieht eigentlich gar nicht aus. Es ist wie, ach, es gibt kein Wort dafür.« »Es ist«, fiel der Winzling ein, »als ob man blind wäre, wenn man auf die Stelle schaut, nicht wahr?« Das Irrlicht starrte ihn mit offenem Mund an. »Das ist der richtige Ausdruck. Aber woher, ich meine, wieso, oder kennt ihr auch dieses Augenblick?« knarrte der Felsenbeißer. »Ist es bei der einen Stelle geblieben? Sag.« »Zunächst ja. Das heißt, die Stelle wurde nach und nach immer größer. Irgendwie fehlte immer mehr von der Gegend. Die Urunke Umf, die mit ihrem Volk im Brodelbrüsee lebte, war dann auch plötzlich einfach weg. Andere Einwohner begannen zu fliehen, aber nach und nach fing es auch an anderen Stellen an. Manchmal war es anfangs nur ganz klein, ein Nichts, so groß wie ein Sumpfhuhnei. Aber diese Stellen machten sich breit. Wenn jemand aus Versehen mit dem Fuß hineintrat, dann war auch der Fuß weg. Oder die Hand. Oder was eben sonst hineingeraten war. Es tut übrigens nicht weh. Nur, dass dem Betreffenden dann eben plötzlich ein Stück fehlt. Manche haben sich sogar absichtlich hineinfallen lassen, wenn sie dem Nichts zu nahe gekommen sind. Es übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Niemand von uns konnte sich erklären, was diese schreckliche Sache sein konnte, woher sie kam und was man dagegen tun sollte. Und da es von selbst nicht wieder verschwand, sondern sich immer mehr ausbreitete, wurde schließlich beschlossen, einen Boten zur kindlichen Kaiserin zu senden, um sie um Rat und Hilfe zu bitten. Und dieser Bote bin ich.« Die anderen drei blickten schweigend vor sich hin. Ließ sich nach einer Weile die jammernde Stimme des Nachtalbs vernehmen. »Dort, wo ich herkomme, ist es genau dasselbe, und ich bin mit dem gleichen Ziel unterwegs. Huhu.« Der Winzling wandte sein Gesicht dem Irrlicht zu. »Jeder von uns kommt aus einem anderen Land Phantasiens. Wir haben uns ganz zufällig hier getroffen, aber jeder bringt der kindlichen Kaiserin die gleiche Botschaft.« »Und das heißt«, ächzte der Felsenbeißer, »ganz Phantasien ist in Gefahr.«